Es ist schon eine zynische Koinzidenz. Auf der einen Seite sollen Asylbewerber aus Syrien jetzt wieder verschärft kontrolliert werden. Die Innenminister sind zur Einzelfallprüfung zurückgekehrt. Andererseits heizt Deutschland den Krieg mit an, der die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge zu uns treibt. Heute spricht sich der Bundestag aller Voraussicht nach für den Militäreinsatz aus. Ein Teufelskreis mit unheilvollen Folgen für die politische Glaubwürdigkeit, aber auch kulturell ein fatales Signal. Zugeschaltet ist uns jetzt aus Köln der Autor und Islamwissenschaftler Stefan Weidner. Guten Morgen. Guten Morgen nach München. Sie sind Chefredakteur der vom Goethe-Institut herausgegebenen Kulturzeitschrift Fikrun Wafan. Das nächste Heft geht um Flucht und Vertreibung und natürlich auch um Syrien. Wie beurteilen Sie denn diese gesellschaftlich verfahrene Situation? Ja, das ist natürlich in jeder Hinsicht sehr, sehr schwierig. Wir brauchen uns keine Illusionen machen. Der Krieg, die Auseinandersetzung wird noch lange dauern. Wir werden mit diesem Problem noch lange konfrontiert sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns darauf einstellen. Und ich halte es auch nicht für grundsätzlich falsch, an verschiedenen Fronten im metaphorischen Sinne zu engagieren. Das heißt einerseits, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die Flüchtlinge aufzunehmen, eine großzügige Flüchtlingspolitik zu fahren, eine Flüchtlingspolitik, die vielleicht auch mal Visa vergibt, statt die Leute auf eine lange und lebensgefährliche Reise zu zwingen, die nichts anderes bewirkt, als dass sie die Schleusermafia reich macht. Einerseits, andererseits bin ich durchaus der Ansicht, dass man sich in Syrien selbst engagieren muss, nicht unbedingt massiv militärisch, aber doch mit einem viel, viel größeren diplomatischen und sonstigem, vielleicht geheimdienstlichem Engagement. Wir müssen dafür sorgen, dass die Quellen, die Geldquellen des IS ausgetrocknet werden, dass der IS nicht weiter Landgewinne in Syrien und Irak erzielt, womöglich sogar zurückgedrängt werden kann. Das ist sehr wichtig, auch um die Flüchtlingsströme zu stoppen, denn viele dieser Flüchtlinge fliehen ja eben auch aus dem IS-Gebiet. Keineswegs nur, das heißt, der syrische Bürgerkrieg hat noch viel mehr Probleme. Das größte Problem ist das Regime von Bashar al-Assad, aber eben auch deswegen. Wäre ich zögerlich, jede Beteiligung auch des Militärs oder mit Aufklärungsflugzeugen völlig abzulehnen. Jetzt fördert Ihre Zeitschrift ja in dieser Hinsicht gerade den Dialog, einfach um eine Grundlage zu haben und auch zu schauen, aus welchen Gründen kommen diese Flüchtlinge zu uns. Rufen Sie uns doch mal das Syrien vor dem Krieg in Erinnerung. Das Syrien vor dem Krieg habe ich studiert. Äußerlich ein sehr, sehr ordentliches und friedliches Land. Aber wie gesagt, als ich vor 20 Jahren dort studiert habe, noch unter der Herrschaft des Vaters des heutigen Präsidenten, war das eine sehr gespenstische Atmosphäre, sobald man unter die Oberfläche blickte. Es gab sehr viel Geheimpolizei überall. Man wurde, obwohl es noch gar nicht diese Internetüberwachung und so weiter, die Handys und so weiter, das gab es alles noch nicht mal, wurde aber trotzdem rund um die Uhr mehr oder weniger beobachtet, überwacht. Es war man konnte zwar Bier trinken, man konnte sich im kleinen Kreis treffen, aber es gab kein wirklich freies, öffentliches Leben. Viele Menschen sind im Gefängnis gewesen, sind gefoltert gewesen. Freunde, die ich später in den 90er Jahren dann in Deutschland wiedergefunden habe als politische Flüchtlinge. Und es war also damals schon klar, dass dieses Regime sehr, sehr repressiv ist. Es war aber überhaupt nicht abzusehen, dass es je fallen könnte. Was würden Sie dann aus heutiger Sicht sagen, suchen dann die Flüchtlinge bei uns? Also auf jeden Fall suchen sie erstmal Schutz. Sie versuchen zu überleben. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings suchen sie, sie suchen dieses Überleben und suchen zugleich natürlich eine pluralistische, eine offene Gesellschaft, die ihnen das Überleben ermöglicht. Wir tun so, als wären es zwei verschiedene Dinge. Der Pluralismus, den wir haben, und das Überleben ist die eine Sache. Das beides hängt aber zusammen. Dass Syrien implodiert ist oder explodiert ist, das hängt eben damit zusammen, dass es keine pluralistische Gesellschaft gab. Es gab zwar ein Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, aber das war sozusagen unter dem staatlichen Deckel gewährleistet. Es wurde nicht wirklich gefördert. Im Gegenteil, alle Machthaber in Syrien haben immer versucht, die jeweiligen Ethnien auseinander zu dividieren, um für den Fall eines Bürgerkriegs, wie er jetzt eingetreten ist, die Menschen zu spalten und Fraktionen bilden zu können und koalieren zu können und so weiter. Und das ist, diese Situation explodiert jetzt und man weiß, in dem Moment, wo die Leute auseinander dividiert werden, können sie auch nicht mehr zusammenleben. Und genau das ist es, was die Leute fliehen. Das heißt, Sicherheit und Pluralismus und Demokratie sind ein Ding. Man kann sie nicht trennen. Dann heißt es aber auch, die Leute flüchten eigentlich genau wegen der Werte, die sie hier finden, wegen unserer kulturellen Werte. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das ist ganz klar. Also es gibt ganz, ganz wenige Leute, die nicht der Meinung sind, dass eine offene Gesellschaft, dass Demokratie, dass Meinungsfreiheit und so weiter erlaubt werden soll. Natürlich gibt es Differenzen, wie weit das gehen kann. Soll man jetzt den Propheten karikieren? Sollen Homosexuelle die Ehen eingehen können und so weiter? Das sind Fragen, aber die bei uns ja auch diskutiert werden. Es gibt also natürlich gibt es unter dem Einfluss der massiven islamistischen, salafistischen Propaganda, die aus den Golfstaaten, aus Saudi-Arabien, aus Katar und so weiter finanziert wird, gibt es natürlich Leute, die einen strengen Islam vertreten. Aber die wenigsten davon möchten freiwillig nach Deutschland kommen, denn sie wissen schon, dass sie hier ein anderes Umfeld finden, nicht das, was sie eigentlich brauchen. Und deswegen glaube ich, dass die Mehrheit der Leute, die hier hinkommen, heilfroh sind, dass sie in einer offenen Gesellschaft landen, die natürlich sehr viele Herausforderungen weckt, viel größeres eigenes Verantwortungsbewusstsein erfordert, als vielleicht die Leute antrainiert bekommen haben in Syrien. Aber ich glaube, dass die meisten bereit sind, sich darauf einzulassen, wenn sie denn die Gelegenheit bekommen. Und dabei müssen wir ihnen helfen. Ganz kurz noch, in Deutschland haben wir ja diese diffuse Angst vor Islamisierung, auch schon in intellektuellen Kreisen zu beobachten. Wie könnte man dem gegensteuern? Also ich glaube, das ist insofern sehr einfach, wenn man wirklich mit den Leuten redet, die ankommen, dann merkt man, dass die allerwenigsten vorhaben, Deutschland in ein Kalifat zu verwandeln. Es wäre ja auch so ohne weiteres gar nicht möglich. Das gelingt ja noch nicht mal den vielen Marokkanern, ironisch gesprochen, oder Nordafrikanern in Frankreich. Also eine solche Sorge halte ich für eine schiere Propaganda, die gegenstandslos ist. Da hilft nur mit den Leuten zu reden und vor allen Dingen den Leuten die Möglichkeit zu geben, Deutsch zu lernen, Deutschland kennenzulernen und sich hier eine Existenz aufzubauen. Und das geht eben nur, wenn man ihnen Rechte gewährt. Und das ist das, was jetzt gefragt ist. Stefan Weidner, Islamwissenschaftler und Chefredakteur der Kulturzeitschrift Fikrun Wafan, die man übrigens auf Deutsch auch im Internet finden und lesen kann. Vielen Dank, Herr Weidner. Ich danke Ihnen.